Ich hol die Waffe raus und halte sie an deinen Kopf. Deine Freundin schreit und ich steck ihr meine Faust ins Loch. Guck, du Missgeburt, wir ficken jeden Rapper. Was willst du, Fotzenknecht? Guck, ich bin um Klassen besser. Ich bin klassenbester, wenn es um die Mucke geht. Ich scheiß auf nett zu sein, weil sich alles um die Kohle dreht. Meine Latte steht, ich fick das Rap-Geschäft. Schon damals in der Schule schrieb ich Texte in das Matheheft. Hier geht's um echten Rap und nicht so Kinderkacke. Ich mach auf Pimp bei 30 Grad mit Lederjacke. Was wollt ihr Kinder machen? Das ist so krass für euch. Du bist ein Player mit Cordon, Sport und Braun gefreund. Doch scheiß auf deinen Charme, wenn ich dir die Knochen breche. Laber nicht, weil ich sonst komme und mich an dir räche. Guck mich echt nicht zu mit dem Messer, klepp, klepp. Pass gut auf, Junge, denn wir sind nicht nett, nett. Hier geht's um Rap, Rap und surfe echte Männer. Waffe in der Tasche, im Gesicht, das bin Jenner. Guck mich echt nicht zu mit dem Messer, klepp, klepp. Pass gut auf, Junge, denn wir sind nicht nett, nett. Hier geht's um Rap, Rap und surfe echte Männer. Waffe in der Tasche, im Gesicht, das bin Jenner. Keiner kann mich stoppen, mein Geschäft läuft sehr gut. Deine gehen baden, aus deiner Fresse läuft das Blut. Das ist Agro-Mucke, fick dich, du Polen-Notte. Du weißt nicht, mit wem du fickst, du hässliche Walzer-Tucke. Ich bin Big Boss, du wirst abgeschoben. Wir bleiben Untergrund, scheiß auf das Hip-Hop oben. Ich sag dir, wie ich heiß, merk dir meinen Namen besser. DRK, aka, tot durch das Klappbesser. Mann, es klappt besser, als ich gedacht habe. Ich verticke Peace und krieg wieder eine Anklage. Scheiß auf Polizei, guck, ich bin live dabei. Schreie Polizisten an und haue sie zu frei. Ihr habt die Hosen voll geschlafen und hört von uns. Und seid am Heulen, weil ich wieder eure Weiber bumst. Das bleibt unter uns, Junge, wie ein Insider. Früher wart ihr cool, aber heute seid ihr out, leider. Guck mich echt nicht zu mit dem Messer, klepp, klepp. Pass gut auf, Junge, denn wir sind nicht nett, nett. Hier geht's um Rap, Rap und surfe echte Männer. Waffe in der Tasche, im Gesicht, das bin Jenner. Guck mich echt nicht zu mit dem Messer, klepp, klepp. Pass gut auf, Junge, denn wir sind nicht nett, nett. Hier geht's um Rap, Rap und surfe echte Männer. Waffe in der Tasche, im Gesicht, das bin Jenner.